Nach und nach zeigt die dunkle Frau des Traumes unter den patriarchalen Überlagerungen ihr wahres Gesicht. Sie ist Herrin über die Werkstatt schöner geschnitzter Gegenstände aus kostbaren Edelsteinen. Steinschneiderei ist in der patriarchalen Kultur Männersache. Aber hier sollen sich auch Frauen daran wagen. Sie ermutigt die Träumerin, nach dem größeren Messer, dem besseren Werkzeug zu greifen. Nach der Art so vieler Frauen traut die Träumerin es sich zunächst nicht zu. In der Intimität eines Gesprächs zu zweit erscheint die schwarze Frau überraschend als Mutter und schlägt einen vertraulichen Ton an, wie Frauen ihn haben, wenn sie sich über ihre Kinder unterhalten. Sie behandelt die Träumerin wie eine Freundin. In der schwesterlichen Geste des gegenseitigen Streichelns liegt eine angstfreie Zärtlichkeit, ein liebevolles Lob der Schönheit der anderen. Seit alters her gilt das Haar der Frau als ihr schönster Schmuck. Im langen Frauenhaar liegt magischer Zauber und erotische Anziehungskraft. Auch Lilith wird immer mit langen, schönen Haaren dargestellt. Es ist bezeichnend, dass die Träumerin zunächst ihr eigenes Haar herabsetzt, wie es ihrem mangelnden Selbstwertgefühl entspricht. Ihr Verhältnis zu der schwarzen Frau wandelt sich grundlegend im Verlauf des Traums. Die anfängliche Schreckgestalt erweist sich lediglich als eine kulturelle Projektion. Sie verliert das Aggressive und Übermächtige in dem Augenblick, als sie zu der Träumerin in eine direkte Beziehung tritt. Sie ist keine Aufseherin mehr, sondern eine hilfreiche, im guten Sinn des Wortes mächtige Frau. Sie gibt den Anstoß, dass die Träumerin etwas tut, wozu sie allein den Mut nicht aufbringt, das richtige Werkzeug zu ergreifen für eine selbstgestellte Aufgabe. Der Traum deutet auf ein weibliches Urerlebnis. Die Göttin ist nicht die Entrückte, im fernen Himmel thronende, sondern eine ermächtigende, schwesterliche Instanz im eigenen Innern.